Lass es sein, lass es sein, ärger dich nicht. Je schwerer dein Blick, desto schwerer dich sich. Das ist nicht nur ums Gewinnen, geh verstehen mehrere nicht. Sieg von Niederlage, ja, das lernen sie dich. Und nicht von einem Würfel das Feld und Aufkommen spricht man von einem dafür verantwortlichen Gott und vom Schicksal. Anstatt etwas zu ändern, redet man über ein Leben mit Qual. Lass es sich drüber zum Ärgern und man versteht jedoch nicht mal. Mensch, ergebe dich nicht, das Spiel unserer Zukunft zu gewinnen. Schicke Zuflucht, es ist nur die Frage, was wir es zumuten. Wir wollen den Höhepunkt erreichen, den absoluten. Frage mich, wie das gehen soll, es ist ein Auf und Ab. Glaubst du dran, auch einmal probier dein Bestes, schau's dir an. Mensch, ärgere dich nicht, du weißt, wie wir sind. Nur ständig zu verlieren, aber es ist nicht deine Pflicht. Mitzuspielen oder dir den Zufall überlassen ist. Bis das Spiel nur mehr zu hassen ist. Es ist etwas, was keiner kann. Keiner kann. Es liegt nicht in deiner Hand. In deiner Hand. Kein Gewinn, wenn man Zweifel hat. Zweifel hat. Wenn man keinen Einsatz macht. Auf keinen Fall. Gibt's keine Ordnung, geht's kein Gut, geht's kein Schlecht. Gibt's im Kauf kein Recht, ist alles zu vergessen und nicht recht. Denn warum es dem einen gelingt, hat keiner kapiert. Aber wenn der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Nun wollen wir hoch hinaus, oben schauen, was sich tut, was sich ändert. Rapper sind am Schofen bauen, so ein Graus, das Spiel des Lebens. Die Würfel haben die Macht, wer verloren hat, ist klar. Hey, die Bürger sind Schachmatt. Es kann keine gut gehen, wenn nicht jemand andere leidet. Wenn alle glücklich sind, hat ja niemand nichts zu vergleichen. Doch man kann nicht ständig nach einem Schuldigen suchen. Es gibt mir keiner was ab, dann pack ich mir selbst einen Teil dieses Kuchens. Mensch, ärgere dich nicht, du weißt, wie wir sind. Nur ständig zu verlieren, aber es ist nicht deine Pflicht. Mitzuspielen oder dir den Zufall überlassen ist. Bis das Spiel nur mehr zu hassen ist. Es ist etwas, was keiner kann. Keiner kann. Es liegt nicht in deiner Hand. In deiner Hand. Kein Gewinn, wenn man Zweifel hat.